Gott meint es gut mit jeder Mann, auch in den allergrößten Nöten. Erbirget ihr gleich seine Liebe, so denkt sein Herz doch heimlich dran. Das kann ihr niemals nicht entziehen. Und wollte mich der Herr auch töten, so hoff ich doch auf ihn. Denn sein erzürntes Angesicht ist anders nicht als eine Wolke trübe. Sie hindert nur den Sonnenschein, damit durch einen sanften Regen der Himmel siegt, um so viel reicher möge sein. Ihr Herr verwandelt sich in einen grausamen, um desto tröstlicher zu scheinen. Ihr will, ihr kann's nicht böse meinen. Drum lass ich ihn nicht, ihr segne mich denn. Drum lass ich ihn nicht, ihr segne mich denn. Ihr segne. Lass ich ihn nicht, er segne mich.